Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit Musik von mehr oder weniger knisternden Singles. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Vor einigen Jahren wurden vier Männer einer militärischen Spezialeinheit wegen eines Verbrechens verurteilt, das sie nicht begangen hat. Sie brachen aus dem Gefängnis aus und tauchten in Los Angeles unter. Seitdem werden sie von der Militärpolizei gejagt. Aber sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also wenn sie einmal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, suchen sie doch das A-Team! Gab sich diese Band. Theme from the A-Team heißt der Titel, der gerade zu hören war. Er kommt von einer kleinen Vier-Song-EP, die schlicht so heißt wie die Band, Hirn mit Ei. Sechs Leute werden als Musiker auf der Rückseite der EP als Bandmitglieder vorgestellt, darunter unter anderem The Fabulous Zabel, Vocals, Bobo, Half Man, Half Monkey, Drums und Machine Guitar Murphy. Vier Gastmusiker sind noch bei dem Track Theme from the A-Team zu hören und als Kontaktperson gibt das Cover Axel Rössler in Frankfurt an, vermutlich stammt die Band also aus Frankfurt. Die Aufnahmen der Hirn mit Ei EP stammen aus den Jahren 1990 bis 1994 und die drei anderen Nummern sind auf ihre Art genauso schön rabaukenhaft wie die Ouvertüre der zweiten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk. Yeah. Pleasure in our present state, hot false are true like anything. We preserved ourselves. The words we use tumble all over your shoulder, gravel hard and loose. They're all you worried about. see him lighter. I hope things will turn out right. Old man, through every step I change, you watch me walk away. Mindestens 25 Jahre liegen zwischen den beiden Nummern, die in den vergangenen 10 Minuten zu hören waren. Das war gerade Roxy Music mit einer Live-Version des Titelsongs ihres 73er Albums For Your Pleasure. Die Live-Fassung wurde im Oktober 75 im Wembley Empire Pool mitgeschnitten in London und erschien Ende 1975 als B-Seite von Both Ends Burning. Die Musik mit dem Cello-Soli davor entstand vermutlich zu Beginn dieses Jahrtausends. OBO nennt sich der Interpret oder das Projekt. Die Hülle der Platte ist eine einfache Schutzhülle ohne Text. Auch auf dem Label finden sich keine weiteren Informationen außer dem Namen OBO und dem Namen dieses Tracks, iLocks. Ausschließlich kleine Singles aus Vinyl drehen sich heute Nacht auf den Soundcheck-Plattentellern im Deutschlandfunk und zwar mit 45 Umdrehungen. Just a little loving early in the morning beats a cup of coffee for starting off the day. Just a little loving when the world is yawning makes you wake up feeling good things are coming your way. This whole world wouldn't be early in the morning, that little extra something to kind of see them through. Nothing turns the day on And I envied the boy who grabbed the toy and ran away and found the joy while I stood in the shadows wondering why. Fly towards me wrapped in laughter, a woman's face, the terrible taste of the morning after kisses and goodbyes. I can never seem to catch my footsteps, half desires they fly away, and every day I've got to find the play. Come on, hear me now. Ooh, yeah. Got to play. How can I live an hour like this when anguish strikes me like a fist? My nakedness exposed, and I can't stand. Still I try to remember lips on lips and hips on the hips and ice and fire and gloom and glow. When did they leave the man? In the river of the night I see a face that shimmers down to me, but like a falling star burns itself high. Keep pounding, pounding on the door, but it's all so vague when you meet the plague. And I keep coming back for more. La la la la la, la la la la la, la. Das war eine Trilogie der großen Stimmen hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Zu hören waren gerade die B-Seiten von drei erfolgreichen Singles aus den Jahren 67 bis 69. Los ging es mit der Rückseite von Son of a Preacher Man. Dusty Springfield war das mit Just a Little Lovin' aus dem Jahr 1968 mit der Botschaft: Ein bisschen Liebe zu Tagesanbruch ist besser als jede Tasse Kaffee, um den Tag zu beginnen. Und ein bisschen Liebe jeden Morgen täte eigentlich auch der ganzen Menschheit gut, heißt es. Nach Dusty Springfield Ende 68 gab es die B-Seite der zweiten erfolgreichen Barry Ryan Single Love is Love. Die B-Seite heißt I'll Be On My Way, Dear, und die glänzt allein schon wegen der unirdischen Mellotronstreicher. Barry Ryan war ein prima Sänger, der vermutlich ins selbe Fach wie Tom Jones gepasst hätte, aber irgendwie konnte er den Erfolg von Eloise nicht konsolidieren. I'll Be On My Way, Dear erschien Anfang 1969 nur als B-Seite einer Single, genau wie die B-Seite von Eloise, tauchte sie damals nicht auf Barry Ryan LPs auf. Nach Barry Ryan gab es schließlich ein unglaubliches Werk von Scott Walker, erschien als B-Seite seines ersten Solo-Hits nach den Walker Brothers Ende 67. The Plague heißt der Song auf der B-Seite, Die Pest, komponiert von Scott Engel alias Scott Walker. Die A-Seite der Single war eine Coverversion eines Jacques Brel-Chansons Jackie. Thank you. noch einen Ausflug ins Land der knisternden Rillen. Los ging es mit einem schottischen Volkslied in gälischer Sprache, dem St. Kilda Birdsong. Gesungen wurde das Lied 1966 von der damals 19-jährigen Sängerin Mary Sandyman. Das ornithologische Lied erschien auf ihrer ersten Schallplatte, einer EP mit 4 traditionellen Songs im Arrangement von Ronald Duncan. Die Plattenfirma, die Mary Sandymans EP damals veröffentlicht, heißt sympathischerweise Thistle Records und hat auch ein Distel-Logo. Danach gab es Filmmusik aus Indien von einer Interpretin, die leider auf dem Etikett der kleinen EP nicht erwähnt wird. Die Extended-Play-Platte hat 4 Titel, alle ohne Interpretenangaben, und sie ist bei der türkischen Firma Netphone erschienen in den 60er Jahren. Genau wie die nächste Musik. La mora se mi va, la rosa se mi va, la bionda se mi va, se balla il cha-cha-cha. Ma mi piace soprattutto la donna un po' focosa, erbosa e perché no, un po' formosa. Dove va? Perché non resta qua? Non scappi e poi vedrà. Ritornerò al cia cia cia. La mora se ne va, la rossa se ne va, la bionda se ne va. Non ballo il cia cia cia. Non ho colpa se mi piace la donna un po' decisa, fantasiosa e ancor di più se generosa. Rosa. Tango! Se mi piace la donna un po' decisa, fantasiosa e ancor di più se generosa. Rosa. Che tango. Selene ene, ah com'è bello stare qua. Selene ene, ah con un salto arrivo la. Selene ene, ah è un mistero e non si sa. Il peso sulla luna è la metà della metà. Selene ene, ah lascia tutto e vieni qua. Selene ene, ah com'è facile ballar. Selene ene, ah è un mistero e non si sa. Il peso sulla luna è la metà della metà. Mano per mano noi ce ne andremo come due piume leggere sopra vulcani spenti da sempre in questo mondo che tace, c'è tanta pace. Com'è bello stare qua, selene ene, ah, con un salto arrivo la. Selene ene, ah, è un mistero e non si sa. Il peso sulla luna è la metà della metà. Mano per mano noi ce ne andremo come due piume leggere sopra vulcani spenti da sempre in questo mondo che tace, c'è tanta pace. Cara, ti parlo dalla luna, vieni, ti aspetto. Selene ene, ah, è come com'è bello stare qua, serene ene, ah, con un salto arrivo la serene ene, ah, è un mistero e non si sa, il peso sulla luna è la metà della metà, serene ene, ah, lascia tutto e vieni qua, serene ene, ah, com'è facile ballare, serene ene, ah, è un mistero e non si sa, il peso sulla luna è la metà della metà, il peso sulla luna è la metà della metà, il peso sulla luna è la metà della metà. Oh Marie, oh Marie, oh Marie, oh Marie, in your arms, I'm longing to be, longing to be, baby, baby, tell me you love me, tell me you love me, kiss me once while the stars shine above me, shine above me, hey, hey Marie, hey Marie, oh Marie, oh Marie, in your arms I'm longing to be, longing to be, oh baby, oh baby. Tell me you love me. Tell me you love me. Hey Marie. Hey Marie. Hey Sammy, come here, boy. Where Marie? Where Marie? Where Marie? One zona. She be so pretty. Farm under me. Farm under me. Oh no no no no no no. Oh no no no no no no. Bracciata. Oh no no no. Bracciata. Bracciata. Oh no no no. Oh no no no. Bracciata. Come on, boy. What's the matter? Oh no no no. Bracciata. One zona. She pays every day. Ha ha ha ha. How much you mean? Way money, way money. Way money, way money, way money. Von 7-Inch-Singles gibt es heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Das war gerade Louis Prima, anno 1958, mit der B-Seite seines 58er-Hits Buena Sera. Davor gab es italienischen Twist-Beat, etwa von 1962-63. Domenico Modugno besang eine Frau namens Selene, und ob er da die Mondgöttin oder und eine leibhaftige Frau meinte, kann ich leider nicht sagen. Los ging diese Trilogie unüberhörbar mit Adriano Celentano. Il Tangaccio heißt die fast postmoderne Collage aus Tango und Rock'n'Roll. Veröffentlicht wurde die Platte vermutlich Anfang der 60er Jahre. Wir machen einen Sprung, und zwar nach Amerika ins Jahr 1966. Einer Frau namens Mary werden heilende Kräfte nachgesagt. Bei traumatisierten Personen soll sie zum Beispiel helfen können. Es ging damals das verkaufsfördernde Gerücht, mit Mary wäre die Pflanze Marihuana gemeint, aber für sowas war das sonstige Image der Band viel zu straight. The Association anno 1966 mit Along Comes Mary. And then along comes Mary, and then she time my empty cup is as sweet as the punch. Sweet as the punch. Sweet as the punch. Sweet as the punch. Sweet as the punch. Das war ein Spätwerk der Electric Prunes aus dem Jahr 69, eine Single-A-Seite mit dem Titel Hey Mr. President. Davor gab es ebenfalls aus den USA Along Comes Mary, den wohl größten Hit der Band The Association, und das war im Jahr 1966. I'm a radio joke, I'm a mental show, I'm a rock and pop star. It's on the TV screen. Don't make waves, don't make a scene. When I say, when I play, 'cause it would all mean I'm a zwei Stunden mit Musik von kleinen Singles aus Vinyl gehen so langsam zu Ende. Das war gerade die Band Shellac aus Evanston, Illinois, mit einem Song ihrer allerersten EP aus dem Jahr 1993. The Man Who Invented Fire heißt der Track. Und davor waren die Red Hot Chili Peppers zu hören mit der kompletten zweiten Seite einer EP aus dem Jahr 1989. Punk Rock Classic und Pretty Little Ditty waren zu hören. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss Pacific Gas and Electric an 1972. Are you ready? There's rumors of war. Midnight and women crying. If you breathe the air, you'll die. Perhaps you wonder the reason why. But wait, don't you worry. A new day is dawning. We'll catch the sun and away we'll fly. We'll be right back. Deutschlandfunk.